finden Sie innere Ruhe. Ich habe mich dafür entschieden, das zu tun, was ich kann. Und das hier, glauben Sie mir, kann ich. Wann werden denn diese Drogen endlich? Jeden Moment, aber vielleicht wirken sie schon. Ich will, dass Sie jede Stunde 3 davon nehmen und 2 davon jede halbe Stunde. Was Sie auch machen, nehmen Sie nie mehr als 4 von diesen alle anderthalb Stunden. Und nehmen Sie die ersten 2 von den 3, bevor Sie die zweiten 2 von den 4 nehmen. Und vermeiden Sie das nicht und werden Sie nicht nass. Also die Gremlin-Regeln, Sie sagen es. Ich will Bass, ich liebe Kippen, sie will Bass, ich liebe Kippen, sie will Bass, Bass, Bass, Bass. Meine Freunde ziehen, meine Freunde auf, bisschen dir und so, Kokain und so, put the beat und so, bisschen sie und so, meine Freunde mit, meine Freunde auf. deine Blocks im Kopf, ja. Meine Blocks auf, ja. Deine Bitch, ja. Und du weißt es auch, ja. Weißt du, was ich kann, ja. Das ist nur ich.